der Stadtteil und dann hört die Welt doch auf. Und meine Freunde und Familie, Roboter auf der Straße und dann die farbenfrohe Welt. Wo so viel Trauriges gezeigt wird, damit wir nicht nur lachen und dann ist auch schon vorbei. Und das ist alles und nicht mehr, sagt denn irgendwer, dass es noch was gibt. Das glaub ich einfach nicht. Und ja, die wollen uns doch nur testen, nur zu unserem Besten. Das ist alles, da scheiß ich einfach drauf. Und meine Freunde sagen das auch. In dem kleinen Haus, zwei Straßen weiter, wo wir abends immer sind. Und doch verdrängen wir den Rest. Doch dass ihr nicht vergesst, das gibt's gar nicht. Dazu da, zu unterhalten und naja, nicht zu informieren. Und das ist alles und nicht mehr, sagt dir irgendwer, dass es noch was gibt, das glaub ich einfach nicht. Und ja, die wollen uns doch nur testen, nur zu unserem Besten. Das ist alles, da scheiß ich einfach drauf. Es ist so leicht zu ignorieren. Es ist so leicht zu ignorieren. Es ist so leicht zu ignorieren. Einfach die Augen zu und alles um sich rum zu ignorieren. Scheiß dich einfach drauf.